Und genau da sind wir jetzt in dem Lieblingsclub von DJ Foo von den Waxwreckers hier in Innsbruck im Dachsbau. Mein Name ist DJ Fact, herzlich willkommen. Mahlzeit oder schönen frühen Nachmittag, kann man so sagen. Wir hatten deinen Kollegen Busy Fingers heute früh schon um 6:30 in einem großartigen Set und wir freuen uns schon sehr auf die nächste halbe Stunde. Sag nochmal ganz kurz, was gerade bei dir am Plattenteller schon liegt und was wir heute erwarten dürfen. Ja, ein bisschen Hip-Hop aus Österreich von Dance Dance Sound, unsere eigenen Produktionen, lasst euch überraschen. Genau, die Waxwreckers auch immer tight am Produzieren, Hip-Hop, Reggae, Dancehall, Ästhetik kombiniert mit DJ-Skills, Turntablism. Ein Ding, das ihr macht, das dein Kollege Busy Fingers auch angesprochen hat, das ich sehr super finde, ist euer Together for Moria Event in 2 Wochen, ein Streaming-Event. Sag uns noch ganz kurz, was da passieren wird. Ja, bis ich eine super Idee gehabt, lass uns einen Stream machen für einen guten Zweck. Dann haben wir unsere ganzen Freunde eingeladen, Star Wars, Robert Smith, NotFX. Lasst euch überraschen, es kommen noch viele mehr, es wird eine gute Geschichte und wir wollten halt irgendwie schauen, dass wir ganz viele Spenden zusammenkriegen, weil es anderen Leuten viel schlechter geht wie sonst. Also. Okay, da werden wir die Leute auf dem Laufenden halten. Übernimm du jetzt die Plattenspieler, wir freuen uns sehr, diesen Nachmittag mit dir starten zu können. Hier ist DJ Foo von den Waxwreckers live aus dem Dachsbau in Innsbruck. Viel Spaß. Dr. Rap ist wieder da, Junge. Die Eigentümer fickt den Mietvertrag. Oh, Junge, Laberon, mach Welle. Wir sind das Update, Top-Level, Junge. Dir kann nur Gott helfen, sieh, wie wir das Spiel auf den Kopf stellen. Oh, Junge, sie haben's nicht geglaubt, aber Rap ist wieder da, Junge. Die Eigentümer fickt den Mietvertrag. Oh, Junge, Laberon, mach Welle. Wir sind das Update, Top-Level, Junge. Dir kann nur Gott helfen, sieh, wie wir das Spiel auf den Kopf stellen. Oh, Junge. Deutscher Rap ist back wie Fanta 4-Shit. Kein Diss, weil die Jungs wenigstens real sind. Ihr kriegt mich nicht mehr weg, so wie ein Piercing. Beat Switch, schiebt die ganze Szene in Papiermüll. Rapper schieben Packets, ich hab Kippen in der Levis. Spike Lee. Immer wenn ich rappe, wird es Classic wie Joe Pesci. Goodfella. Ich rahm Momente für die Ewigkeit, die kennen. Alles, was ich zeige, ist zu groß für eure Tablets. Schnipse kippen aus den deutschen Limousinen. Ich hab all den Geistern der Vergangenheit verziehen. Unterschreib dein Album, sag dir, du wurdest bedient. Ich war mal verliebt, was für eine Ironie. Sie haben's nicht geglaubt, aber Rap ist wieder da. Junge, die Eigentümer fickt den Mietvertrag. Oh, Junge, Laberon, mach Welle. Wir sind das Update, Top-Level, Junge. Dir kann nur Gott helfen, sieh, wie wir das Spiel auf den Kopf stellen. Oh, Junge, sie haben's nicht geglaubt, aber Rap ist wieder da. Junge, die Eigentümer fickt den Mietvertrag. Oh, Junge, Laberon, mach Welle. Wir sind das Update, Top-Level, Junge. Dir kann nur Gott helfen. Battle mich in Röhrenjeans. Oh, Junge, Raps. Keep respect, keep respect. An dies verdient, an dies verdient. Show respect, show respect. To the scene, to the scene. Really fat, really fat. We got police, we got police. For the gang, for the gang. This what we preach, this what we preach. Keep respect, keep respect. An dies verdient, an dies verdient. Show respect, show respect. To the scene, to the scene. Really fat, really fat. We got police, we got police. For the gang, for the gang. This what we preach, this what we preach. Yeah. Wir chillen die Dinge kompakt, auf Bängern, die killen den Knack. Wir schieben dieselben schon wieder im Takt, nach 700 Liedern noch immer nicht satt, satt, bla. Wir killen auf Rhythms und Dubs, egal wie viele Ziele du hast. Am Limit, wir minimal art, noch immer werden Bilder mit Seben gemalt. Der Winter ist da, chillen mit Chris, chillen mit Mosh. Biggin' up my rack, biggin' up Kopf. Keiner meiner Mann, nehmt, spielt den Boss. Keinen Augenblick, wo das Down seinen Job. Gib mir deinen Trash, gib mir deinen Schmutz. Gib mir deine Hektik, gib mir deinen Frust. Alles, was ich tragen kann, nehm ich in Schutz. Peter Parker Bush, steh ich bis zum Schluss, Schluss. Kritisier's, erst wenn du sick bist, sick wie wir. Check, wie viel echt ist das impliziert. Denn ich schrieb diese Pieces alle isoliert. Aber Blick fixiert, keine Zickzack-Sprünge, keine Schicksalsschläge, alle Hickhack-Wege lass ich hinter mir. Ich spiel für die Summen immer, gib mir mehr. Gib mir dir ein Beispiel, wieder Money Flow. Wenn ich mal am Mic bin, bin ich in der Zone. Wenn ich wieder hype bin, schreib ich übers Phone. Über diese Beats oder Beats von Alone. Oh, no, no. Alle meine Leute sind im Boot. Komm, liefern diese Bilder nur in groß. So, sehen es alle, die nicht in den Mond. Give respect, give respect. An dies verdient, an dies verdient. Show respect, show respect. Do the scene, do the scene. Für die Fan, für die Fan. Wie Kapoli, wie Kapoli. For the gang, for the gang. This is what we preach, this is what we preach. Give respect. Tell them play that shit again. Tell them that you like that. Like, did you turn it up? Get it. ready, don't be a pro. When me and me gang, them a brace, call the fire brigade it. Hot in on the place, the place, the place. Represent for the big bad wax records. Yo, them for no say we are on Austria. Big up the whole of Innsbruck. Hear me answer, sister Nancy, sing I make a kill sound. Ride with the mob, Alhamdulillah. Check in with me and do your job. Erg is the name, Bimbola did the chain. Torn on for the watch, Prezi playing Jane. Ride with the mob, Alhamdulillah. Check in with me and do your job. Erg is the name, Bimbola did the chain. Torn on for the watch, Prezi playing Jane. Massive in the corner, all of them, them just have a love for mercy, murder. But let me hear you them, whoa, yeah. But let me hear you them, whoa. Coming to dinner, Fred Mister is a major lizard in a beamer. Oh my God, I've never seen a bottom like this. See the way she hula hoop, come and jump like this. See the junk in the trunk, I had to bag her right quick. Feel like magic, more together, all together by slick. Oh my God, I've never seen a bottom like this. See the way she hula hoop, come and jump like this. See the junk in the trunk, I had to bag her right quick. Feel like magic, more together, all together by slick. She say she got a partner, me I got one. But me one tap water conundrum. Never seen a girl with give me vibes up. Never seen a girl with biggie bum bum. You know me got a lot of girls around me. Steady give them love, give them the honey. And that is why they love to love to love me. Knock, guess who's coming to dinner? Fred Mister is a major lizard in a beamer. Guess who's coming to dinner? Oh na na na na. You know say you go what me want. And I'ma give you whatever you want. So baby, come give me some love. Oh na na na na na. Oh my God, oh my God, oh my God, God. I've never seen my bottom like this. Oh my God, oh my God, oh my God, God. I've never seen my bottom like this. Oh my God, oh my God, oh my God, God. I've never seen my bottom like this. Oh my God, oh my God, oh my God, God. Hello. Let's make a go for it. Go hard and done. Go hard and go hard. Records. Dynamite. Welcome to a soundboy burial. I hope you brought some flowers. This is soundboy funeral. No 20 gun salute, cause you ain't burying a general. You listen to a general. Yeah, I keep it federal. 100 mile an hour flow. Try to tune it in, but it's too rapid for the radio. Try to mix it down, but it's a fire to your studio. Big up DJ Fu von den Wax Records. Ein großartiges Set war das. Vielen, vielen Dank. Hier direkt vom Mittagstisch hier im Dachsbau in Innsbruck. Was hast du da jetzt am Schluss aufgelegt? Waren da Eigenproduktionen dabei? Ich habe immer wieder Wax Records und DJ Fu gehört. Ja, die letzte Nummer war von unserer vorherigen Heavyweight Sound Reggae Remix. Nachher die Bang Dang Denai ist vorgekommen. Subtropic Drum and Bass Remix. Ja. Sehr schöne Sachen. Die Playlists könnt ihr immer auf fm4.of.at nachlesen natürlich. Das ist DJ Fact aus dem Dachsbau in Innsbruck beim FM4 Unlimited Spezialtag der DJs und Clubs. Und wir bleiben in Innsbruck, denn als nächstes kommt Marc Matisse von Going Deep, einem Kollektiv, das ja auch schon seit vielen Jahren aktiv ist. Und wer das genau ist, das erfahrt ihr jetzt. Genau, es geht gleich aus Innsbruck aus dem Dachsbau weiter mit Marc Matisse. Keep it locked. Manche schauen einfach.